ist, ich weiß nicht, was geschieht. Ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das soll, ich weiß.